schönen guten Abend und willkommen zum Teaching zum Thema Althusser's Marxismus, organisiert von der Platypus Affiliated Society. Die Platypus Affiliated Society ist eine 2006 in Chicago gegründete und international agierende Studierendenorganisation, die sich in erster Linie damit beschäftigt, Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus zu organisieren. Im Punkt Journalismus liegt da hinten auch unser Printorgan, die Platypus Review, aus, zu keinem Namen. Platypus tut das im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten Linken, also 1920er bis 30er, der sogenannten neuen Linken aus den 1960er bis 70er, sowie der postpolitischen Linken in den 1980er und 90er Jahren, um somit Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute zu beleuchten. Wir haben hier in Wien auch regelmäßige Aktivitäten, einerseits unseren Lesekreis zum Thema Was ist die Linke, was ist Marxismus? Der findet jeden Donnerstag 18.30 bis 21.30 Uhr am Oskar-Morgenstern-Platz statt. Und dazu gibt es noch unsere Coffee Break, jeden Freitag von 16.30 bis 17.30 im Café Canarien. Die regelmäßigen Veranstaltungen findet ihr auch auf unseren ausliegenden Flyern. Kurz zum Vortragenden: Jan Schröder ist Platypus-Mitglied aus Deutschland und für die Europakoordination zuständig. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass du heute nach Wien gekommen bist. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, kurz zum Ablauf. Es folgt ein Vortrag von Jan basierend auf einem Artikel zum selbigen Thema Althusser's Marxismus, der in der Platypus Review erschienen ist und auch online finden ist. Der Vortrag wird ca. 30 bis 45 Minuten dauern. Danach gibt es Möglichkeit zur Diskussion mit einer offenen Fragerunde aus dem Publikum. Gut, kurz zur thematischen Einleitung des Vortrags möchte ich ein kurzes Zitat aus eben jenem Artikel vorlesen und dann das Wort einfach an Jan geben. Ja. In den 1980er Jahren verabschiedete sich eine ganze Generation Intellektueller vom Zeichen der Postmoderne, von jeglicher Utopie. Doch bereits zuvor war die Neue Linke in den 60er und 70er Jahren mit ihrer Rückkehr zu Marx gescheitert. Aus Sicht von Althusser inszenierten die Studenten weltweit 1968 eine ideologische Revolte. Sie revolutionierten den kulturellen Überbau, aber nicht die sozialen und politischen Verhältnisse. Er bemerkte damit das Ende der neuen Linken, die sich dafür entschied, Politik gegen Protest einzutauschen. Das politische Scheitern der neuen Linken 1968 ebnete sowohl der Postmoderne als auch dem Postmarxismus den Weg, ihre historischen und intellektuellen Ursprünge kreuzen sich. Ja, vielen Dank für die Einführung. Wie schon erwähnt wurde, ist also mein Vortrag so ein bisschen so eine Ergänzung zu dem Artikel Althusser's Marxismus in der PA. Und um das auch wirklich als so eine Ergänzung rüberkommen zu lassen, werde ich im Vortrag so ein bisschen mehr auf die Philosophie gewissermaßen, also in Althusser's eigener Terminologie, nicht Philosophie, seiner Reaktualisierung des Marxismus eingehen und mir so ein bisschen die politische Stoßrichtung, die in dem PA-Artikel ist, vorenthalten. Das können wir ja dann hoffentlich noch diskutieren, aber ich hoffe, dass wir auf Grundlagen des Marxismus zu sprechen kommen, auf die ja auch Althusser die Diskussion lenkt. Ne? Also wer meinen Artikel gelesen hat, dem wird sicher aufgefallen sein, ich bin kein Althusserianer. Dennoch glaube ich, dass eine Auseinandersetzung mit Althusser produktiv genutzt werden kann, um sich eben genau dieser Frage, nämlich der Frage des Marxismus zu nähern, und sich zu fragen, inwiefern der noch relevant ist, beziehungsweise was an ihm noch unabgegolten ist. Althusser und Platypus haben auch ein bisschen was gemeinsam, würde ich sagen. Und zwar fokussiert sich Althusser an einem bestimmten Punkt seiner Karriere auch auf die Krise der Linken im 20. Jahrhundert und bemerkt, dass diese Krise erfordert, die Lage neu zu überdenken, zurück zu den ursprünglichen Impulsen von Marx zu gehen und die Gegenwart kritisch zu hinterfragen. Also ich habe mich nicht an Althusser abgearbeitet, um zu zeigen, dass Althusser eigentlich Antimarxist ist. Das hat Althusser in seinem Spätwerk selbst erklärt. Und ich will stattdessen eigentlich mit seiner, aus meiner Sicht, geschichtsbewusstesten Einsicht beginnen. Und zwar in einem Vortrag vor Studenten 1978 ruft Althusser zur Überraschung seiner Zuhörer die Krise des Marxismus aus. Gerade hatte seine Partei, die Kommunistische Partei Frankreichs, große prinzipielle Zugeständnisse gemacht und damit den Weg bereitet für die Regierungskoalition mit den Sozialisten unter Mitterrand. Der Marxismus, längst schon nur noch ein rhetorisches Feigenblatt der Kommunisten, wurde einem wohlfahrtsstaatlichen Programm geopfert, das wenige Jahre später katastrophal geendet ist. Und wie Althusser befürchtet hat, hat es die Kommunistische Partei ruiniert und sie hat nie wieder eigentlich zurückgefunden ins politische Leben Frankreichs. Zur gleichen Zeit hat diese Welle des studentischen Radikalismus der 60er und 70er Jahre weltweit zurückgefunden in den Hafen des Parlamentarismus und dazu beigetragen, diverse Parteiprojekte wie die Grünen aufzubauen in Deutschland, aber auch große Parteien wie die SPD zu reaktivieren. Also in diesem Vortrag, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann von Althusser, von 1978, die auch den Titel Die Krise des Marxismus trägt, stellt Althusser das Problem, wie ich finde, sehr richtig. Entweder, so Althusser, die Krise des Marxismus bleibt unerkannt, unbenannt und untergründig, dann bekäme die Krise nur die Bedeutung von Agonie, also sowas von Todeskampf, also eines rein destruktiven Niedergangs. Oder aber, zweite Option, die Linke würde die Krise grundsätzlich überdenken, danach streben, die Krise möglichst sichtbar zu machen, zu reflektieren und ihre Herangehensweise an die Welt zu ändern. Nur wenn die Linke ihre Krise in diesem zweiten Sinne bewusst begegnen würde, bestünde die Möglichkeit, dass die Krise die Bedeutung einer Geburtskrise bekäme. Eine Krise also, die nicht nur Altes vergehen lässt, sondern auch Neues hervorbringt. Doch wie ist die Krise des 20. Jahrhunderts genau zu verstehen und wie wäre sie sichtbar zu machen? Wie könnte aus dieser Krise ein Potenzial zur Wiederbelebung der marxistischen Linken befördert werden? An dieser Stelle hören dann auch schon langsam die Gemeinsamkeiten von Platypus und Althussers Ansatz auf und es ergeben sich zwei entgegengesetzte theoretische und praktische Versuche, die Krise aus einer, wie wir sagen, Liability zu einem Asset zu machen, also uns einzudeutschen, aus einer Verschuldung zu einem Vermächtnis, zu einem Vermögen zu machen, das wir nutzen können. Die Unterschiede deuten sich schon in der Art und Weise, wie das Problem gerahmt wird, an. Althusser spricht von der Krise des Marxismus, Platypus vom Niedergang der Linken und zusammengefasst unter unserem Motto, die Linke ist tot, es lebe die Linke. Die Krise des Marxismus unterstellt immerhin noch, dass es Kräfte in der Welt gibt, die seine Mission aktiv verfechten. Der Motor ist beschädigt und der Wagen schlingert, aber er fährt immerhin noch. Davon können wir heute nicht mehr ausgehen. Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki konnten während des Ersten Weltkriegs von einer Krise des Marxismus sprechen. Wir hingegen haben keine sozialistische Bewegung, deren revolutionären Teile wir von den reformistischen abspalten können und so der ganzen Bewegung oder zumindest Teilen davon wieder Leben einzuhauchen. Um von einer Krise des Marxismus wie die Radikalen der Zweiten Internationalen zu sprechen, müssten wir uns über deren Voraussetzungen sehr täuschen, unsere Gegenwart und die Geschichte der letzten 100 Jahre entstellen. Althusser verkennt den Regress seit der Zeit der Zweiten Internationale. Seine theoretische Neubegründung des Marxismus sollte wohlmeint, aber doch unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Schwäche betrachtet werden. Althussers ambitionierter Versuch, eine Rückkehr zu Marx zu initiieren, ist schon in den 1960ern von der Ahnung geprägt, dass seit der Zeit Lenins etwas zerbrochen ist. Wie ich in dem Artikel bemerke, Zitat, von der marxistischen Geschichtsphilosophie, die als Kritik der Geschichte intendiert war, blieb Mitte des 20. Jahrhunderts nur ein kümmerliches Stufenmodell naturgesetzlichen Fortschritts übrig. Louis Althusser erkannte darin die Umkehrung des Marxismus von einer kritischen und revolutionären Theorie hin zu einer positiven Ideologie, handhabbar, um die politischen Zwecke der Führung der großen kommunistischen Parteien zu rechtfertigen. Für Althusser ist es nur ein kleiner Schritt von der Vorstellung des Sozialismus als Teleologie zu einer Politik der kleinen Schritte. Umgekehrt muss sein Leitmotiv, die philosophische Absage an jegliche Teleologie, verstanden werden, nämlich als Kritik am Reformismus der offiziellen Moskau-treuen kommunistischen Parteien seiner Zeit und als Versuch der Reaktualisierung einer revolutionären Perspektive im Westen. Jedoch sieht Louis Althusser in der russischen Revolution 1917 und der chinesischen Revolution 1949 eine potenziell heilsame Herausforderung für den Marxismus, die dazu beitragen könnte, ebenso wie die Krise des Marxismus während der Zeit des Ersten Weltkriegs, die Krise selbst zu überwinden und das, was auseinandergebrochen ist, wieder zusammenzufügen. Also er behandelt eigentlich auch tatsächlich sehr explizit die Krise seiner Zeit, also die Krise nach dem 20. Parteitag 1956, die in der kommunistischen Bewegung ausgebrochen ist, mittelbar identisch wie die der Zeit während des Ersten Weltkriegs. Und ignoriert damit eigentlich die Geschichte, die in den 50 Jahren dazwischen vonstatten gegangen ist. Grundannahmen des Marxismus scheinen Althusser insbesondere durch die chinesische Revolution in Frage gestellt. Im Chaos nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der japanischen Besatzung in China war nicht die Arbeiterklasse die Triebfeder der Revolution, sondern die Bauern. Auch war die Revolution zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert in einem nur halbkapitalistischen Land ausgebrochen und dort isoliert, während Marx noch gehofft hatte, dass die Revolution in den fortgeschrittenen Industrieländern beginnen würde. Mit Mao und der chinesischen Revolution hofft Althusser, ein Korrektiv gegen den Marxismus seiner Zeit, aber auch gegen Marx selbst zu finden. Althusser entzieht sich der Herausforderung, den politischen und ideologischen Regress der letzten Jahrzehnte zu reflektieren und verlegt seine Abrechnung auf das Gebiet der Philosophie. Ich habe seine philosophische Neubegründung daher versucht, gegen den Strich zu bürsten und auf Geschichte und Politik der Zeit zurückzuwenden, also in dem Artikel. Die offene Orientierung der Moskau-treuen und kommunistischen Marxisten auf einen evolutionären Übergang zum Sozialismus nach 1956 half einer anderen, neuen maoistischen Strömung zum Aufstieg, die sich als genuin revolutionäre Alternative darzustellen suchte. Die maoistische Kritik an Chruschtschow, also dem damaligen Führer der Moskau-treuen Kommunisten, an Chruschtschows Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion und seiner Doktrin der, Zitat, friedlichen Koexistenz der Systeme, verschonte Stalin nicht nur vergleichsweise, sondern verherrlichte ihn explizit als Verteidiger der Errungenschaften der Revolution. Althusser vertrat bis etwa Mitte der 1970er Jahre, also tatsächlich bis zu diesem Vortrag in etwa, eine solche linksstalinistische oder maoistische Perspektive innerhalb der eurokommunistischen dominierten PCF. In einer Antwort auf die Kritik von John Lewis schreibt Althusser beispielsweise, dass die einzige, Zitat, linke Kritik des Stalinismus im Gegensatz zur liberalen, humanistischen, bürgerlichen Kritik im Kurs liegt, der von der chinesischen Revolution eingeschlagen wurde. Althusser verteidigt Stalin, lobpreist Mao und wenn er in seiner Kritik am Reformismus der PCF sowohl in der Moskau-treuen als auch während der eurokommunistischen Phase dieser Partei aus Sicht der Parteiführung über die Stränge geschlagen hatte, übt er immer wieder Selbstkritik, um seine Parteimitgliedschaft zu retten. Althusser geht sehr schematisch mit seinen Feindbildern um. Humanisten sind ihm nicht nur jene, die erklären, wie der Mensch qua Natur nun mal sei, sondern alle, die überhaupt annehmen, dass das Subjekt die Weltgeschichte beeinflusse. So geraten Georg Lukács, Jean-Paul Sartre und Eugen Düring, gegen den Engels damals seine vernichtende Kritik geübt hatte, gemeinsam unter die Räder. Für die nicht so kleinen Unterschiede zwischen Anthropologien, die ein unveränderliches Wesen vom Höhlenbewohner bis zum Homo economicus behaupten, und jener von Rousseau und Marx hat Althusser keine Geduld. Gerade hier setzt die Dialektik von Marx an, in der Fähigkeit des Menschen, sich selbst in und durch Gesellschaft zu verändern und der Widersprüchlichkeit, die diese im Kapitalismus annimmt. Während Marx noch darauf hingewiesen hatte, dass die Beziehungen zwischen Menschen im Kapitalismus dinglich und scheinbar naturgesetzlich erschienen, also Betonung auf dieses Erschienen auch, sieht Althusser umgekehrt die Gefahr in der Anlehnung an den, also die Gefahr in Anlehnung an den Psychoanalytiker Lacan in der Illusion des Subjekts. Also gerade darin, den subjektiven Faktor gewissermaßen überzubewerten. Für Althusser konstituiert die gesellschaftliche Strukturen das Subjekt vollständig objektiv. Es wird durch omnipräsente Ideologie bestimmt und merkt es noch nicht einmal. Althusser nennt es deshalb überdeterminiert. Darauf werden wir noch zu sprechen gekommen, also auf diesen bekannten ominösen Begriff Überdetermination. Seine Illusion, also die Illusion des Subjekts, bestehe in der Täuschung, rational und autonom handeln zu können. Komplementär zur objektiven Ohnmacht des Subjekts steht die Allmacht der Struktur, deren Spontanität Althusser fetischisiert. Aller Wandel in der Welt wird bei ihm durch den immanenten Widerspruch eines schon gegebenen, komplexen, strukturierten Ganzen, also das Zitat, so nennt Althusser das, bewirkt. Widerspruch wie Struktur bilden für Althusser eine komplexe Einheit. Diese ist jedoch auf Dauer nicht stabil und bricht deshalb an nicht vorhersehbaren Stellen zufällig aleatorisch. Also Althusser nennt seine Philosophie auch aleatorischer Materialismus, was so viel heißt, also aleatorisch steht für würflerisch, vom Zufall abhängig, auf. Nicht die strukturierende Tätigkeit des Subjekts modifiziert die Struktur und vice versa, sondern alleine die Struktur modifiziert die Tätigkeit. Zitat, das Absolute ist der Prozess ohne Subjekt, sowohl in der Realität als auch in der Wissenschaft. Zitat Ende, schreibt er knapp in einem Essay mit dem Titel Lenin und Hegel von 1968. Also Alfred Schmidt aus der, kennen vielleicht einige von euch, aus der zweiten Generation der Frankfurter Schule, hat ein sehr gutes Buch über Althusser geschrieben und betrachtet darin Althusser unter dem Titel der Verabsolutierung der Struktur und kontextualisiert ihn, wie ich finde, sehr gut geschichtlich, nämlich im Hinblick auf den realen Regress von Subjektivität. Talcott Parsons soziologische Systemtheorie, der Strukturalismus von Levi-Strauss und Althussers Marxismus drücken für Schmidt eine Geschichtsmüdigkeit aus, die Gesellschaft nicht erst nach dem Ende der Sowjetunion befallen hat. Da die Fähigkeit, sich in Geschichte und Gesellschaft wiederzuerkennen, vom realen Einfluss des Subjekts abhängt, korreliert der Befund der Geschichtsmüdigkeit mit der Diagnose einer allgemeinen Schwächung des Ichs. Mit dem Niedergang der Linken im 20. Jahrhundert ist die Hoffnung, die Welt zu verändern, geschwunden. Gleichzeitig steigt die Ohnmacht des Subjekts unter der fortdauernden Herrschaft des Kapitals. Zitat, das Schrumpfen des Bewusstseins historischer Kontinuität ist kein bloßes Verfallsprodukt, sondern mit der Fortschrittlichkeit des bürgerlichen Prinzips notwendig verknüpft, schreibt Adorno in dem Text, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Wenn die Zeitlosigkeit des Tauschs, also das, was mit bürgerlichem Prinzip beschrieben ist, rational ist, dann wird Geschichtsbewusstsein irrational. Für Schmidt macht Althusser aus der Desintegration des Subjekts im 20. Jahrhundert eine Tugend. Althussers Theorie verspricht eine Neuauflage des Marxismus, die ohne Geschichtsbewusstsein und ohne Subjekt auskommt. Diejenigen, die ein bisschen mit Plautus sich beschäftigt haben, wissen, dass wir, glaube ich, genau die Gegenseite betonen. Gleichzeitig öffnet Althusser für die Neue Linke eine Tür, die aus der theoretisch wie politisch eisigen Zelle eines dogmatisierten und denkfeindlichen Marxismus-Leninismus herausführen soll. Anders als trotzkistische Gruppen, die sich durch die Geschichte in ihrer Kritik der Dritten Internationalen nach Lenin bis heute bestätigt fühlen, aber ihre politische Irrelevanz und die Sterilität ihrer politischen Strategie nicht erklären können, stellt sich Althusser den Problemen der kommunistischen Weltbewegung, ohne mit der Tradition Stalins zu brechen. Für jeden Teil der Linken, der die Strategie der Sowjetunion in der Stalin-Ära grundsätzlich für richtig hält, aber dennoch mit den Moskauer Prozessen und den Gulags nicht einverstanden ist, stellen sich spätestens nach 1956 einige brennende Fragen. Wie konnte die Arbeiterklasse und die Kommunistische Partei den Mord der gesamten Garde alter Bolschewiki, den Massenterror, die Verfolgung im Namen des Sozialismus hinnehmen? Wie konnte sie den seit dem 20. Parteitag, also den ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, von 1956, seit dem 20. Parteitag der KPU denunzierten Despotismus einer Person, also Stalins, was laut Althusser eigener Aussage die brennendste Frage ist, tolerieren? Wieso protestierte die kommunistische Weltbewegung nicht, als Stalin 1943 die Kommunistische Internationale auflöste? Und wieso gibt es auch nach dem offiziellen Ende der Stalin-Ära keine Strategie für die Revolution im Westen? Althussers umfangreiche philosophische Antwort offenbart die tiefe Ambivalenz der neuen Linken gegenüber dem Marxismus insgesamt. Bei aller gleichzeitiger Bilderverehrung war nicht bloß Stalin oder Lenin, sondern auch Marx und Engels selbst problematisch. Also der neuen Linken. Und ich glaube, das zieht sich bis heute fort. Also wenn man sich die Linke heute anguckt. Als Althusser Ende der 1970er Jahre die Krise des Marxismus ausruft, sind alle vier Köpfe mitverantwortlich. Also sowohl Althusser als auch große Teile der neuen Linken glauben, dass in den Moskauer Prozessen auch ein Quäntchen von Marx steckt. Doch bevor Althusser mit einer radikalen Teleologiekritik eine völlige Neubegründung des Marxismus unternimmt, versucht er im Sinne von Marx für diesen, also so heißt sein erstes bekanntes Buch für Marx, das Konzept der materialistischen Dialektik zu retten. Und jetzt kommen wir zu diesem ersten Buch, zu dem ich ein bisschen näher was sagen will und vielleicht gleich auch nochmal was ausführen werde an der Tafel. Althusser präsentiert sein theoretisches Kernkonzept der Überdetermination in Für Marx als Metatheorie der geschichtlich-politischen Werke von Marx bis Lenin. In extrem prätentiöser Sprache, wie Kolakowski gerne über Althusser sagt, gerieren sich die Texte wie über die materialistische Dialektik von 1963 als Grundlegung zur Dialektik, die Marx schreiben wollte, aber geplagt von Krankheit angeblich nicht mehr schreiben konnte. Beziehungsweise auch tatsächlich schreiben. Wie Althusser allerdings in seinem Spätwerk den Text über den aleatorischen Materialismus klarstellte, soll das Konzept nicht als neue Philosophie, sondern als methodisches Korrektiv gegen Abdichtung und Veröffnung verstanden werden. Also das unter diesem Begriff Nicht-Philosophie zusammengefasst, den ich ganz am Anfang mal benannt hatte. Mittels Sprache wird latent mehr gesagt als manifest gemeint. Von Lacan, dem Althusser folgt und mit dem er auch zusammen, also die kommen alle aus demselben Kreis, haben zusammen mit Kojève Heidegger gelesen, falls das jemand ein Begriff sein sollte. Also das ist eine Denkschule in Frankreich, die eigentlich von Foucault, Balibar bis hin heutzutage zu Badiou wirklich maßgeblich für geistesgeschichtliche Entwicklung in Frankreich war. Also mit diesem Konzept der Überdetermination wird eigentlich für Lacan das Unbewusste beschrieben. Mit diesem Konzept deutet Althusser dann wiederum den Begriff des Widerspruchs bei Hegel und Marx. Zitat, eine Häufung von Umständen und Strömungen, welchen Ursprung sie auch seien und welche Richtung sie auch gehen mögen, führt bei ihm zu strukturell zufälliger Veränderung. Seine Theorie des Zufalls soll die Gewissheit untergraben, mit der manche Marxisten seiner Zeit den Sozialismus erwarten. Es kann nicht vorab erkannt werden, welche Ursachen zu einem Bruch führen oder an welcher Stelle der komplexe Widerspruch von einer nicht-antagonistischen in eine antagonistische Phase wechselt. Also das sind die Terminologien von Althusser. Bei Althusser wird nicht nur Lacans eigentliche psychoanalytische Theorie, sondern ebenso Epikurs antike Philosophie, in der Atome durch zufällige Bewegungen Welten und deren Wandel produzieren, aus ihrem jeweiligen Gegenstandsbereich entrückt und auf moderne Gesellschaften angewendet. Inspiriert durch Epikur und Lacan ersetzt Althusser die Dialektik von Subjekt und Objekt durch eine Ontologie. Und dazu wollte ich jetzt nochmal ein bisschen so diesen philosophischen Hintergrund eigentlich aufrollen und erklären. Also in diesen Spätwerken macht eigentlich Althusser relativ transparent, woher überhaupt diese Kategorie des Zufalls kommt. Und er nimmt da eben Bezug auf Epikurs Theorie des Kleinemann. Kleinemann heißt auf Griechisch sowas wie geringfügige Abweichung und geht auf Epikurs eigentlich kosmologische Theorie zurück, womit Epikur die Entstehung von Welten und der Erde erklären will. Also für Epikur besteht die Vorstellung, dass eigentlich bevor irgendwas war, sind Atome parallel im Raum gefallen und durch ein zufälliges Moment, genau dieses Kleinemann, kommt es zu einer geringfügigen Abweichung eines dieser Atome und dadurch zu einem Zusammenstoß mit einem zweiten Atom, das quasi parallel im gleichen Raum fällt. Entscheidend für uns ist es dann der Vorstellung nach, durch diesen Zusammenprall überhaupt erst Welten entstehen. Also vorher haben diese Atome überhaupt gar keine Qualität, es besteht überhaupt keine Kausalität, keine Vorstellung von Logik, keine Vorstellung von Sinn, keine Vorstellung von Quantität oder ähnlichen Dingen. Das wird alles erst gewissermaßen durch diese Welt, durch die Erzeugung dieser Welt dann herbeigeführt. Althusser überträgt dieses Modell, um eigentlich geschichtlichen Wandel zu erklären. Also um eigentlich eine Erklärung dafür zu finden, warum in China auf einmal die Bauern jetzt die Triebkraft sind und nicht die Arbeiterklasse. Warum gewissermaßen geschichtlicher Wandel so atypisch abläuft und nicht nach diesem, wie er in der Schule seiner stalinistischen Partei gelernt hat, nach dieser Logik der Geschichte eigentlich abläuft. Und versucht das als Korrektiv zu übernehmen. Also Althusser übernimmt nicht diese, euch wahrscheinlich zu Recht, ein bisschen mystisch anmutende Theorie, sondern er nimmt dieses Modell als Korrektiv dafür, um eigentlich mit dieser Teleologie zu brechen. Also korrigieren soll die Theorie der Überdetermination, also dieser Kleinemann ist das, was überdeterminiert ist, von dem wir nicht sagen können, was jetzt der entscheidende springende Punkt ist. Dann Okay, also korrigieren soll die Theorie der Überdetermination so zunächst die Annahme, die alle gesellschaftlichen und politischen Phänomene als reine Erscheinung des einfachen allgemeinen Widerspruchs zwischen zwei antagonistischen Klassen auffasst. Also kennt ihr vielleicht noch von irgendwelchen älteren Professoren aus der Neuen Linken, die sich immer gegen diese Theorie des Hauptwiderspruchs wenden. Das ist genau das, wogegen das geht. Und das ist genau das, wo auch die Kritik an diesem Hauptwiderspruch das Denken herkommt und wo eigentlich auch die ganze Neue Linke versucht hat zu sagen, nee, aber es gibt noch andere Widersprüche, die daneben laufen. Also es gibt gewisse, also auch warum, wie Althusser eigentlich versucht zu erklären, okay, warum potenziell andere Bewegungen, Studentenbewegungen, Frauenbewegungen und so weiter auftauchen. Wobei Althusser, und das werde ich später auch noch mal ein bisschen weiter ausführen, eben nicht so weit gegangen ist, wie dann seine Schüler es verfolgt haben, zu sagen, dass eben genau diese Frauenbewegung, genau diese Ökologiebewegung und andere Bewegungen jetzt unbedingt progressiv sind. Also diesen Schritt ist Althusser nicht mitgegangen. Er ist das Bindeglied zwischen eigentlich der Generation der alten Linken und der Generation der neuen Linken und hat aber diese ganze Kreativität befördert. Also hat auch Foucault dazu herausgefordert, eine ganze Philosophie des Zufalls oder der Kontingenz eigentlich zu kreieren, die eben die Geschichte der letzten 200 Jahre ganz anders als Marx erklärt. Oder nicht versucht zu erklären, aber auf jeden Fall Ansätze anbietet. Aber auch gegen Antonius Gramscis Sichtweise, die den Widerspruch zwischen den Klassen durch spezifische geschichtliche Wechselwirkungen zwischen Basis und Überbau ergänzt, findet Althusser nicht plausibel. Für Althusser verkennt auch ein ausdifferenzierter Determinismus die eigene Wirksamkeit verschiedener Widersprüche, Zitat, die zu einer Einheit des Bruchs verschmelzen. Also das ist genau der Punkt, wo die Neue Linke eben dann anfängt mitzubrechen. Also mit dieser Vorstellung, dass am Ende doch ein Widerspruch ist. Dass es doch eben zusammenmündet im Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit. Überbleibsel, also Zitat, Überbleibsel vergangener Produktionsweisen, politische Stagnation, die Ungleichzeitigkeit der weltweiten Entwicklung und der Übergang in den Sozialismus sind für Althusser nur zu verstehen, wenn auch eine Eigendynamik der verschiedenen Widersprüchlichkeiten bedacht wird. Die Widersprüchlichkeiten bilden jedoch bei Althusser keine Pluralität, sind miteinander verschränkt und in letzter Instanz durch die Ökonomie bedingt, wie Althusser nicht müde wird zu betonen. Leszek Kolakowski, auch ein ziemlich großer Kritiker von Althusser, weist in seiner Kritik an Althusser zu Recht darauf hin, dass besonders unter dem Motto des Kampfes gegen kapitalistische Überbleibsel alle Repression, Verfolgung politischer Gegner und die Unfreiheiten der Sowjetunion seit Stalin gerechtfertigt wurde. Althusser untermauert Stalins Rechtfertigung einerseits, andererseits wendet er sie auf Stalin selbst an, dessen Terror nun auch als Überbleibsel der Vergangenheit gedeutet werden kann. Althusser hat den normativen hegelianischen Begriff des Widerspruchs durch sein kausales Konzept der Überdetermination ersetzt. Diese triumphierende Bemerkung in Für Marx hat geschichtliches Gewicht. Im Namen seiner Hegel-Kritik wird der Selbstwiderspruch der wahre Arbeitskraft bei Marx zum ontologischen Gegensatz von zwei Entitäten, Kapital und Arbeit. Für Marx jedoch ist der Klassenantagonismus nicht die Ursache, sondern nur eine potenzielle Wirkung des Widerspruchs zwischen der Grundlage der bürgerlichen Produktion und ihrer Entwicklung selbst, wie Marx in den Grundrissen schreibt. Für Marx ist also nicht die Verteilung der Produktionsfaktoren, auf der einen Seite Kapital und Produktionsmittel, auf der anderen Seite die wahre Arbeitskraft, die ausgebeutet wird durch das Kapital. Also ist nicht diese Distribution der Produktionsfaktoren ist selbst noch keine Ursache für die Widersprüchlichkeit. Für Marx sind Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft keine identischen Begriffe. Kapitalismus stellt für ihn die Phase der bürgerlichen Sozialbeziehungen dar, in der diese durch die industrielle Revolution in einen Selbstwiderspruch geraten sind. Adam Smith erhofft sich von der bürgerlichen Gesellschaft deshalb Prosperität und Freiheit, weil die Nachfrage nach Arbeit mit ihrem Wert immer weiter steigen soll. Zu Smiths Zeit, vor der industriellen Revolution, hatte der Arbeiter nur Werkzeuge, die nur in geringem Umfang Gegenstand von Kapitalinvestitionen sein können. Folglich musste die Akkumulation des Kapitals zunehmend in Arbeitskraft investiert werden. Diese nachgefragter machen und damit bei zunehmender Produktion den Lohn und die Unabhängigkeit des Arbeiters steigen und den Profit des Kapitalisten fortschreitend schmälern. Smith geht also aus anderen Gründen als Marx von einem tendenziellen Fall der Profitrate aus und nimmt dazu aber an, dass die Löhne steigen. Die industrielle Revolution verkehrt diese Tendenz und führt zu einem geschichtlich völlig neuen Widerspruch. Es zeigt sich, dass das Kapital in der Privatverfügung der Kapitalisten Maschinen nicht wie Werkzeuge verwendet, also als nicht als Tools von Arbeitern, die dazu beitragen, die Arbeit des Arbeiters einfacher zu machen, sondern als Mittel, um den Profit zu steigern. Marx sah in der Vergesellschaftung der Produktionsmittel im Sozialismus die Möglichkeit, den Produktionsprozess statt auf Auspressung von Arbeit auf der Automatisierung der Produktion aufzubauen. Für ihn ist nicht die Technik an sich das Problem, sondern der Einsatz der Maschinen unter den Bedingungen kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Ihre Anwendung im Kapitalismus ist einerseits äußerst eingeschränkt, weil sie nun da zum Einsatz kommt, wo sie billiger ist, wo sie ja, wo die Arbeitskraft zu teuer ist. Andererseits nur darauf ausgerichtet, also nicht die Arbeit überflüssig zu machen, sondern den Arbeiter, wie Horkheimer das mal ausgedrückt hatte. Ohne Sozialismus führt der Einsatz der Maschinen zur Arbeitslosigkeit und verstärkter Ausbeutung. Marx Absicht, die versprochenen, aber uneingelösten Potenziale der kapitalistischen Gesellschaft revolutionär zu verwirklichen, wird durch Althussers Anti-Hegelianismus zum Anti-Kapitalismus verklärt. Statt in und durch gesellschaftliche Beziehungen den Kommunismus verwirklichen zu wollen, definiert ihn Althusser gerade als scheinbare Abwesenheit von Gesellschaft an Orten, wo, wie ehedem in vormodernen Zeiten, der Einzelne im Kollektiv aufgehen soll. Zitat. Sorry, das habe ich nicht übersetzt, kommt jetzt auf Englisch. There are islands of communism everywhere across the world. For example, the church, certain trade unions, also in certain cells of the Communist Party, sagt er in einem Interview 1980. Damit revidiert Althusser Marx, bei dem, Zitat, die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller werden soll. Das bürgerliche Recht sollte, wie Marx in seiner Kritik des Gotha-Programms 1875 schreibt, im Sozialismus erst realisiert und dadurch aufgehoben werden. Der Sozialismus sollte eben nicht hinter das bürgerliche Recht zurückfallen. Entsprechend war für Marx Sozialismus nicht deshalb möglich, weil der Kapitalismus Unzufriedenheit und Brüche produziert, die die bürgerlichen Sozial- und Rechtsbeziehungen aushöhlen, sondern weil die bürgerlichen Sozialbeziehungen über sich selbst hinausweisen. Althusser hingegen betrachtet die bürgerlichen Sozialbeziehungen schlicht als neue Herrschaftsstruktur, die zerschlagen werden soll. Doch Unzufriedenheit und Kampf gegen Unterdrückung hat es auch ohne das moderne Potenzial auf Freiheit schon in der Vormoderne gegeben. Das Projekt der zweiten Aufklärung von Marx wird bei Althusser zur Gegenaufklärung, die das Potenzial von Freiheit als Illusion abtut. Der zentrale Punkt ist, glaube ich, dass bei Althusser genau dieser Unterschied zwischen die Unterscheidung zwischen der bürgerlichen Gesellschaft bei Marx und dem, was Marx den Kapitalismus nennt, fehlt. Doch ob wir wollen oder nicht, die bürgerliche Gesellschaft bleibt die Basis, auf der wir die Revolution möglich machen müssen. Althusser entgeht der Spezifik der Moderne und der Spezifik des Kapitals in der Geschichte der Menschheit. Althussers Philosophie überstrapaziert den Materialismus und entfernt so den dialektischen, über sich selbst hinausweisenden Charakter des Kapitalismus. Statt wie C. Wright Mills in seinem Brief an die Neue Linke 1962 gefordert hatte, den Kampf nach dem Endziel der Utopie auszurichten, in dessen Verlauf sich nach Marx die revolutionäre Klasse erst konstituieren würde, sucht die Neue Linke im Zeichen eines Realismus ein vorhandenes revolutionäres Subjekt. Sowohl der Stalinismus der alten Linken als auch die neue Linke entsagt damit der Aufgabe, die empirisch-soziologisch vorhandene Arbeiterklasse über sich selbst hinauszutreiben und sie in der klassenlosen Gesellschaft aufzuheben. Wer die Frage nach dem revolutionären Subjekt mit Althusser beantwortete, konnte ohne weiteres eine ganze Unzahl von Bewegungen entdecken. Die antikoloniale Bewegung in der Dritten Welt, den Feminismus und die Ökologiebewegung, um nur einige zu nennen. Althusser selbst hatte wenig übrig für diese Bewegung. In Für Marx, und das halte ich wieder für eine sehr zentrale Einsicht auch von Althusser, die man vielleicht gegen ihn wenden würde, in Für Marx weist er darauf hin, dass Brüche notwendigerweise und paradoxerweise der Revolution aufgrund ihres Ursprungs und ihrer Ausrichtung völlig fremd oder sogar absolut entgegengesetzt sein können. Doch spätestens seit dem Niedergang der sozialistischen Internationalen ist es immer schwieriger, Revolution und Konterrevolution voneinander zu unterscheiden. Althusser jedoch hat mit dem Humanismus auch die Möglichkeit der Begründung der Utopie einer menschenwürdigeren freien Zukunft versperrt. Nach welchem Kompass soll die durch Althusser inspirierte Linke in einer Welt voller Umbrüche, aber ohne Kampf um Sozialismus sich orientieren? Und, um an Althussers beste Einsicht anzuknüpfen, wie sollte aus der Krise der Linken eine Geburtskrise werden? Damit würde ich gerne in die Diskussion mit ausüben. Sorry, that wasn't in English. I'm reading it along. Ah, okay. Okay. So, I mean, everybody speaks English. Yeah. If you want, we can... Doesn't matter. I mean, yeah? you should carry on as you would have, I think. Well, yeah. But feel free to ask also about the article. For sure, yeah. So, English now or German? Immer auf jeden. Wenn Englisch geht, dann Englisch, würde ich sagen. Okay, so, just from understanding, Alto said he was an anti-Marxist in the end. So was he still pro-Stalin, or did he? So was he like? Did he claim to be an anti-Marxist pro-Stalin guy, or was he completely like right-wing? Also Althusser selbst hat sich nicht als Rechter verstanden, aber es gibt Rechte, die an Althusser angeknüpft haben, auch durchaus. Aber zu der Frage des Stalinismus ist es also Althusser, ich würde ihn charakterisieren, genau wie ich es vorhin getan hatte, als Maoisten in gewisser Hinsicht. Und Maoismus ist eigentlich so, also deswegen auch die ganze Attraktivität von Maoismus in der Neuen Linken, weil Maoismus auf der einen Seite erlaubt, einen anderen Weg zu finden, also scheinbar erlaubt, einen humanistischeren Weg als Stalin zu gehen, also auf die Moskauer Prozesse und so weiter zu verzichten und stattdessen eben die Kulturrevolution zu machen. Also die Behauptung der Maoisten ist, Leute, die sich mit der Geschichte der Kulturrevolution auskennen, lachen vielleicht, weil es mindestens genauso blutig war, aber... Also die Behauptung der Maoisten ist, dass man, und die Behauptung ist identisch von Mao und Stalin, also dass es diese Überbleibsel gibt, die eben nicht erklärt werden mit Widersprüchlichkeiten der eigenen Sozialsysteme, sondern erklärt werden mit Überbleibseln aus dem Kapitalismus angeblich. Mhm. Ja. Also weil man lebt ja schon im Sozialismus, man lebt ja schon in der klassenlosen Gesellschaft, das heißt, es dürfen keine Widersprüche geben. Und dann kommt die Erklärung mit diesen Überbleibseln. Und Maoisten und Stalinisten gehen davon aus, dass dass es unumgänglich ist, dass man diese Überbleibsel hat. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie geht man damit um? Sie verstehen doch den Sozialismus selbst nicht als Endziel, oder? Also sehr durchgängig gesellschaftlich. Richtig, genau. Aber wie. Also der Kommunismus wird nur erreicht, nachdem du alle Überbleibsel wegkriegst. Ja. Eigentlich ist man schon da, aber man muss verdrängen. Ja. Also ich... Ja. Morgen. Sonst, ich hätte zwei Fragen. Also das erste, ja. Ich finde es sehr interessant, wie du in dem Artikel eben auch gut herausgearbeitet hast, dass quasi das, was so als Korrektiv dieses marxistischen Stufenmodells so reformistisch anmutet, gedacht war, selbst wiederum der Geschichte so eine Art ontologisches Prinzip unterschied, in dem Sinne, mit dieser Anbetung der Strukturen und diesen Brüchen quasi und Widersprüchen, die quasi von selbst entstehen in dem Sinn und wo man, wenn man dann versucht, politische Praxis darauf aufzubauen, im Endeffekt dazu kommt, dass diese beliebig wird in dem Sinn. Das, was mich interessieren würde, ist, warum denkst du, war gerade die Form der Theorie oder das, was Althusser versucht hat zu machen, so maßgebend für viele poststrukturalistische Denker und genau diese Form von Denktradition im späteren Frankreich dann? Also, was war da in dem historischen Moment los, dass Althusser versucht hat, irgendwie auf den Punkt zu bringen und dann so viele Denker nach ihm, die in alle verschiedenen Lager irgendwie ausgeschlagen haben, mehr oder weniger. Was war da quasi das, was er getroffen hat? Das wäre die erste und die zweite nur ganz kurz. Weißt du, gibt es mehr Informationen zu einem Austausch zwischen Althusser und anderen Mitgliedern der Frankfurter Schule? Also gab es da irgendeine Form von Briefwechsel oder nee. Kritiken gegenseitig oder so? Also ich weiß noch nichts, vielleicht weißt du was. Nee, ganz gar nicht. Also nur ein Schritt. Es ist lieber, wenn jemand was damit setzt, aber jetzt mit niemandem von dem was damit setzt. Aber jetzt nicht mit Druckkultur ist handelt jetzt, was er irgendwie eigentlich spannend ist, das ist so der Vorlage. Ja, ich meine, was auch eine auf biografische Sachen, glaube ich, wahrscheinlich trifft. Also das Althusser selbst, ich glaube, seine große Popularität so in den 60ern hatte und seinen meisten Einfluss halt untergründig durch diese ganzen Schüler. Mhm. Also durch Foucault, durch Racine, durch Balibar, you name it. So. Also Derrida, ja. Derrida. Genau, also insofern der Artikel ist auch gedacht als eine Kontrastfolie, um dann diese Leute zu verstehen. Ja. So. Ich wollte es ein bisschen, also ich habe ja in einem Artikel da ein bisschen was dazu geschrieben, also worin eigentlich so diese Althussers Attraktivität vielleicht ja. drin besteht. Ich würde es vielleicht so formulieren, dass ich glaube, dass Althusser auf jeden Fall für viele Teile der neuen Linken so ein befreiendes Moment hatte. Also tatsächlich irgendwie auch diese, sich herauszusprengen aus diesem Schematismus des Stalinismus. Althusser schreibt selbst in dem Vorwort zu Für Marx, wie denkarm eigentlich diese Tradition der Arbeiterbewegung gerade in Frankreich ist. Und wie wenig irgendwie dort eigentlich vermittelt wurde und wirklich so knallhart, also nur diese Trennung von Arbeitern und Intellektuellen, ja, die ist vom Stalinismus wirklich an Personen verzogen worden. Also die Intellektuellen sind in den 30er Jahren aus der Partei einfach rausgeworfen worden und isoliert worden. Ja. Und insofern die Generation von Althusser, ja, Althusser war ja auch am Anfang katholischer, also eine Katholik so und hat auch sein späteres Denken, denke ich, geprägt so. Aber die Generation von Althusser, als die zur Kommunistischen Partei gekommen sind, da gab es nicht wirklich was zu lernen. So, da gab es nicht, also die Form von Marxismus, die da mitgebracht bekommen haben, war wirklich sehr dünn eingekocht. Und ich glaube, das befreiende Moment muss wirklich in der Philosophie gesucht werden. Also muss wirklich in diesem Moment gesucht werden, dass Althusser eigentlich die Leute offen gemacht hat für alle möglichen Bewegungen der Welt. Also die meisten Althusser-Schüler haben sich auch tatsächlich kritisch mit Althusser abgearbeitet, genau wegen dem, was du am Anfang vorgelesen hast. Nämlich Althussers eigene Kritik an 68. Und was haben diese Leute gesagt? Die haben Althusser gegen ihn selbst in Anschlag gebracht. Haben eigentlich mit seiner Philosophie argumentiert, gegen seinen Dogmatismus, warum Althusser jetzt diese Studenten als kleinbürgerliche Abweichler dahinstellt. So. Weil eigentlich laut seiner Theorie ja irgendwie jede Form von Bruch, jede Form von Bewegung irgendwie genau das ist, worauf Linke irgendwie achten müssen, genau das ist, wofür Linke sich offen machen müssen. Also Alain Badiou, der Schüler von, auch Schüler von Althusser, ich glaube, als er bei ihm studiert hat, war das Verhältnis nicht so sonderlich glücklich, weil Alain Badiou da noch ziemlich durchgeknallter, also mal auch organisierter Maoist war. Aber Alain Badiou, man muss sich angucken, so 2011, als die London Riots abgehen, stellt sich Alain Badiou hin und sagt, das ist der Bruch. So, das ist, hier geht der Widerspruch quasi von seiner nicht-antagonistischen in die antagonistische Phase. Und das ist genau das, worauf uns Althusser Philosophie vorbereitet hat. Und genau dasselbe haben sie auch bei den Gelbwesten gesagt. Also das ist genau die, also eine wirklich kennzeichnend für eine ganze Form linker Einstellung, die, glaube ich, sich auch in Lagern wiederfindet, die Althusser nicht mal gelesen hat. Wenn man ihn nochmal zu dieser Attraktivität von Althusser, weil es schon ein bisschen anders sehen würde, meinst du, dieser Befreiende, der also eigentlich in dieser Philosophie drin gewesen, also einerseits ja, aber andererseits, es war ja nicht so was wie jetzt, wie du schon erwähnt hast, so Engels gegen Eugen Düring oder Lenin gegen den Empirokritizismus. Er hatte nicht den Marxismus verteidigt, er hat ja wirklich versucht, den Marxismus festzuhalten und ihn eigentlich zu verwerfen gleichzeitig. Und das war wirklich in so einer Zeit, wo halt so extrem viel bürgerliche Kritik am Marxismus geübt worden ist, wie halt so, okay, euer Geschichtsmodell hat nicht funktioniert, halt irgendwo, wir haben jetzt halt einfach 30 glorreiche ökonomische Aufschwungsjahre, die Arbeiterklasse sind integriert, hat keinen Bock auf Revolution, Und auf der anderen Seite halt auch so die Neo-Ricardianer, die hergekommen sind und gesagt haben, okay, das ökonomische System von Marx funktioniert nicht, die Werttheorie funktioniert nicht und so weiter. Und halt so sehr hat er sich nicht gegen die verteidigt, sondern hat beides akzeptiert. Er hat gesagt, ja, ja, du hast vorhin ganz recht, wir müssen da halt wirklich einfach revidieren. Und er hat darauf so reagiert, dass er sich dann halt einfach von diesen Sachen zurückgezogen hat. Also er hat nicht versucht, halt irgendwie eine neue marxistische Theorie der Geschichte aufzustellen. Also ich würde da gar nicht mit dir mitgehen, dass er halt irgendwie so eine Anthologie der Geschichte gemacht hat. Er hat wirklich so gemeint, so man kann, also er unterscheidet zwischen Synchron und Diachron. Synchron ist das, was gleichzeitig schnell existiert, eine Struktur. Diachron ist das, was nacheinander existiert, passiert. Und er sagt eigentlich, über das Diachron, also über die geschichtliche Entwicklung, kann man gar nichts aussagen. Also das ist auf der Ebene ist wirklich reine Kontingenz. Also deswegen hat er sich auch so für Sachen wie Machiavelli interessiert, weil er gemeint hat, dass er der Denker der absoluten Kontingenz, der halt nur mehr so in zufälligen Begegnungen denkt und die Konjunkturen. Hm. Und dementsprechend, glaube ich, hat er auch dann auf so emphatisch auf Mao zurückgegriffen, also halt vor allem auf diese Widerspruchslehre von Mao. Also wo er halt irgendwie dann versucht hat, so einerseits an dieser Klassentheorie festzuhalten und zu sagen, ja, das ist der Hauptwiderspruch halt irgendwo, aber er hat unterschieden zwischen so einem determinierenden und einem dominanten Widerspruch. Und er meinte halt so, der Klassenwiderspruch ist halt immer der determinierende Widerspruch, aber er muss halt nicht der dominante sein. Und damit kann man dann halt argumentieren, ja okay, jetzt in der Gesellschaft geht es halt gerade um Ökologie oder um Rassismus, weil das ist gerade der dominante Widerspruch, aber trotzdem im Hintergrund ist halt noch immer der determinierende Widerspruch und das ist der Klassenwiderspruch. Und das hat so leicht gemacht, dass der Postmarxismus dann anschließen kann. Weil das, was dann halt die Art Move gemacht haben, war zu sagen, und da haben sie recht, hey, du leitest ja das überhaupt nicht her, dass jetzt die Klasse der determinierende Widerspruch ist. Also das ist was, das setzt du halt einfach plump voraus. Das wird nirgendwo abgeleitet, das wird nirgendwo logisch begründet, das ist einfach ein Glaubenssatz bei dir. Also warum soll das so sein? Also die haben dann halt einfach diese Determination durch die Klassenwiderspruche dann fallen lassen und halt nur mal ein loses Zusammenwirken von verschiedenen Widersprüchen, die halt irgendwie in eine Kette von Signifikanten durch Diskurse gebracht werden, halt einfach das Ganze so theoretisiert. Also halt sehr hat halt einfach schon wirklich den postmarxistischen Revisionismus vorgeleistet, weil er halt einfach alles demontiert hat und halt nur mal diesen Glaubenssatz von der Determination durch den Klassenwiderspruch halt übergelassen hat, der aber halt einfach nie begründet war. Ja. Also das hat selbst ziemlich leicht dann möglich, dass halt der Poststrukturalismus selbst erst einfach nicht umgekehrt hat. Ja, das meinte ich mit dem Freunden. Zur Frage von Ontologie, ich glaube, ich meine, Althusser hat keine ausgearbeitete Ontologie, aber trotzdem sind diese Setzungen einer Struktur schon harte ontologische Aussagen. Also Marx beispielsweise spricht nie vom Kapitalismus als einer Struktur oder gar eines Systems. Also es ist der prozessierende Widerspruch einer sich mit einer, wenn man so will, Krankheit des Werdens befindenden Gesellschaft. Das ist nicht, also das ist ja diese, wenn du aus dem, wenn du, also was der Stalinismus genauso wie der Vulgärmarxismus gemacht hat, ist es ja eigentlich das So-Sein, das empirische So-Sein der Klasse als Ding festgenommen hat und eigentlich als, und damit eigentlich, das, da gehe ich ja in meinem Artikel näher drauf ein, damit eigentlich die Notwendigkeit sozialistischer Parteien zu politischen Organisationen in der Klasse revidiert und aus dem Blickfeld. Also aus der ganzen eigentlich politischen Theorie von Marx und auch der politischen Verwendung dieser Begrifflichkeiten wegkommt zu sozioökonomischen Kategorien. Und deswegen, das ist wirklich der entscheidende Punkt, warum man nicht das Kapital einfach lesen kann, sondern sich die sogenannten weniger wichtigeren Schriften von Marx vorher anschauen muss, den 18. Proverbe und andere, wo Marx eben genau auch seine leicht missverständliche Terminologie von Klassen genau ausführt.